Die Völker sind unterschiedlich und sie sollen unterschiedlich sein dürfen. Warum sollen die Franzosen so viel arbeiten wie die Deutschen? Warum sollen sie nicht andere soziale Gebräuche und andere Regeln zur Konfliktlösung haben? Warum ist es schlimm, wenn dazu etwas mehr Inflation gehört? Die Franzosen müssten dazu allerdings aufhören, den Wechselkurs von Währungen und die Ratingurteile amerikanischer Agenturen als Sieg oder Niederlage in einer internationalen Wirtschaftsolympiade zu interpretieren. Und sie sollten ihre nationale Besessenheit mit Rangfragen nicht zum Entscheidungskriterium in Fragen der Währungs- und Wirtschaftspolitik machen. Das war das Grundmissverständnis an der Wiege des Euro. Die Franzosen wollten ihn, um endlich die als peinlich und erniedrigend empfundene Stärke der deutschen Währung abzuschaffen. Die Deutschen wollten ihn, weil sie glaubten, damit könne man Frankreich in die so begehrte politische Union mit Deutschland führen. Die Zahlungsbilanz- und Schuldenkrise im Euroraum hat dazu geführt, dass antideutsche Klischees und Vorurteile nicht nur in Frankreich, sondern mehr noch in Italien und besonders ausgeprägt in Griechenland wieder stärker in den Vordergrund gerückt sind. Der Umstand, dass Deutschland Garantien und Hilfen zur Überwindung der Schuldenkrise an Bedingungen knüpft, weckt offenbar Abhängigkeits- und Ohnmachtsgefühle, die sich unmittelbar in mehr Abneigung gegen Deutschland und die Deutschen umsetzen. Die indirekte Folge der gemeinsamen Währung ist insoweit nicht die beabsichtigte Stärkung des freundschaftlichen Bandes unter den Völkern Europas, sondern das genaue Gegenteil. Nicolas Busse nennt als vielleicht bedrückendste Begleiterscheinung der Euro-Krise die Renaissance des Vorurteils. Hemmungslos schlagen sich die europäischen Völker charakterliche Zerrbilder um die Ohren, die man in dieser Ballung lange nicht gehört hat. Eine besondere Schwierigkeit stellt sich für das deutsch-französische Verhältnis. Dieses hatte seit Beginn der 50er Jahre davon gelebt, dass die europäische Integration die stärkere Wirtschaftskraft Deutschlands einband und indirekt dem politischen Einfluss Frankreichs dienlich machte. Als ehemalige Siegermacht mit Nuklearbewaffnung und ständigem Sitz im Sicherheitsrat konnte Frankreich international jene Rolle spielen, die das vielfältig eingebundene, nicht gänzlich souveräne Westdeutschland weder ausfüllen konnte noch wollte. Nach der Vorstellung der französischen Politik sollte der Machtzuwachs, den Deutschland 1990 mit der Wiedervereinigung erfuhr, durch den deutschen Verzicht auf die D-Mark und den Übergang zur gemeinsamen Währung kompensiert werden. Das Kalkül ging aus den dargelegten Gründen gründlich schief. Stattdessen haben die wachsenden Schwierigkeiten, die auch Frankreich mit der gemeinsamen Währung hat, das deutsche wirtschaftliche und finanzielle Übergewicht weiter verschärft. Michaela Wiegel analysiert: Frankreich will sich nicht als gewöhnliche Mittelmacht verstehen, die im internationalen Vergleich zurückfällt. Das gilt insbesondere im Verhältnis zu Deutschland, dessen wirtschaftliche Überlegenheit Frankreich bereitwillig akzeptierte, solange es die Rolle des Vormunds spielte. Aber gegen die Aussicht, in Europa nicht mehr gleichberechtigt im deutsch-französischen Duo, sondern allenfalls als Anführer einer ökonomisch abgehängten Südliga zu agieren, sträubt es sich. Das bewog Nicolas Sarkozy dazu, seit Anfang 2012 sehr betont und in fast schon übertriebener Weise das deutsche Wirtschaftsmodell als Vorbild herauszustellen. Bis hin zu gemeinsamen Wahlkampfauftritten mit Angela Merkel. Ein Erfolg dieser Strategie in den Umfragen zeigte sich allerdings nicht. Und die Unterschiede in den persönlichen Temperamenten und den dahinterstehenden Kulturen wurden dadurch eher betont als überbrückt. Das deutsch-französische Verhältnis hatte in Mitteleuropa seit dem Dreißigjährigen Krieg immer wieder alle Konflikte beherrscht. Die dauerhafte Aussöhnung und institutionell gefestigte Zusammenarbeit dieser beiden Staaten, mögen sich nun die Völker füreinander interessieren oder nicht, ist seit 60 Jahren zu Recht der Kern des europäischen Projekts. Es war zwar ein schwerer Fehler, in der EU ohne politische Union eine gemeinsame Währung einzuführen. Es wäre aber jetzt ein Fehler, ohne äußerst zwingende Gründe die Währungsunion ausgerechnet an der Nahtstelle zwischen Deutschland und Frankreich wieder aufzutrennen. Ich teile zwar einen großen Teil der von Hans-Olaf Henkel geäußerten Kritik an der Konstruktion und der gelebten Praxis der europäischen Währung. Seinen Vorschlag, das Währungsgebiet in einen Südeuro unter Führung Frankreichs und einen Nordeuro unter Führung Deutschlands aufzuteilen, kann ich jedoch nicht unterstützen. Rein sachlich kann man dafür gute Gründe anführen, aber die damit verbundene Demütigung Frankreichs sollte Deutschland nicht leichtfertig ins Werk setzen. Die richtige Strategie für Deutschland gegenüber Frankreich ist es vielmehr, zu den vereinbarten Regeln und Strukturen der Währungsunion einschließlich des No-Bail-Out-Prinzips möglichst schnell zurückzukehren und daran strikt festzuhalten. Frankreich wird sich entweder mit Erfolg anpassen oder es wird selbst entscheiden, währungspolitisch einen anderen Weg zu gehen. Wie das ausgeht, ist aus meiner Sicht ganz ungewiss. Walter Russell Mead prognostiziert für Frankreich eine Strategie der subversiven Kooperation, nämlich dafür zu sorgen, dass neue Regeln solide genug aussehen, um Deutschland zufriedenzustellen, aber gleichzeitig genug politischen Spielraum zu lassen, um die europäische Wirtschaft nach französischen Wünschen zu gestalten. Weder wollen die Franzosen nach deutschem Vorbild leben, noch wollen die Deutschen in einer Währungsunion französischen Wünschen folgen. Das ist wohl wahr. Und wahr ist auch, dass die deutsch-französischen Unterschiede zugleich einen allgemeinen Unterschied zwischen den Nord- und den Südstaaten der Währungsunion widerspiegeln. Die Mentalität des Südens, die so angenehm berührt, wenn man dort im Sommer Ferien macht, verträgt sich nicht immer mit dem linearen Effizienzdenken des Nordens. Riskant bleibt die in der Währungsunion implizierte Annahme, die aber die Voraussetzung ihres Funktionierens ist, dass künftig der Süden ähnlich funktioniert wie der Norden. Langfristig entscheidet sowieso nicht die Ökonomie, sondern die Demografie. Tony Korn mahnt aus amerikanischer Sicht: Statt zu versuchen, aus Griechen Deutsche zu machen, sollten die heutigen Deutschen lieber mehr deutsche Kinder zeugen. Kürzlich hat Nicolas Sarkozy die Franzosen aufgefordert, in ihrer Arbeit Deutscher zu werden. Es ist höchste Zeit, dass Angela Merkel nun ihrerseits die Deutschen auffordert, französischer zu werden, und zwar beim Nachwuchs.